Ich liebte ein Mädchen, das mich auch liebte. Liebte ein Mädchen, mich auch liebte. Ein Mädchen, mich auch. Ich liebte, liebte. Ich musste es aber verlassen. Verlassen. Warum? Weiß nicht. Es war so, als wäre sie von einem Kreis von Bewaffneten umgeben, welche die Lanzen nach auswärts hielten. Wann ich mich auch näherte, geriet ich in die Spitzen, wurde verwundet und musste zurück. Zurück? Zurück. Ich habe viel gelitten. Das Mädchen hatte daran keine Schuld? Schuld? Glaube nicht. Oder vielmehr, ich weiß es. Der vorige Vergleich war nicht vollständig. Auch ich war von Bewaffneten umgeben, welche ihre Lanzen nach innen, also gegen mich, hielten. Wenn ich mich zu dem Mädchen drängte, verfing ich mich zuerst in den Lanzen meiner Bewaffneten und kam schon hier nicht vorwärts. Vielleicht bin ich zu den Bewaffneten des Mädchens niemals gekommen, und wenn ich hingekommen sein sollte, dann schon blutend von meinen Lanzen und ohne Besinnung. Ist das Mädchen allein geblieben? Allein geblieben? Nein. Ein anderer ist zu ihr vorgedrungen. Leicht und ungehindert. Ich habe erschöpft von meinen Anstrengungen zugesehen, als wäre ich die Luft, durch die sich ihre Gesichter im ersten Kuss aneinanderlegten. So gleichgültig. Kein Brief gestern, keiner heute. Hörspiel von Matthias Baxmann nach Texten von Franz Kafka. Gnädiges Fräulein, verehrtes Fräulein, sehr geehrtes Fräulein, für den leicht möglichen Fall, dass Sie sich meiner auch im geringsten nicht mehr erinnern könnten, stelle ich mich noch einmal vor. Ich heiße Franz Kafka und bin der Mensch, der Sie zum ersten Mal am Abend des 13. August beim Herrn Direktor Brod in Prag begrüßte. Als ich zu Brod kam, saß sie bei Tisch und kam mir doch wie ein Dienstmädchen vor. Knochiges, leeres Gesicht, fast zerbrochene Nase, blondes, reizloses Haar, starkes Kinn. Während ich mich setzte, sah ich sie zum ersten Mal genauer an. Als ich saß, hatte ich schon ein unerschütterliches Urteil. Ich reichte ihnen über den großen Tisch in die Hand, ehe ich vorgestellt war, und trotzdem sie sich kaum erhoben und wahrscheinlich keine Lust hatten, mir ihre Hand zu reichen. Ich sah sie nur flüchtig an, setzte mich und alles schien in bester Ordnung. Kaum dass ich von ihnen eine leichte Aufmunterung fühlte, die mir Fremde innerhalb einer bekannten Gesellschaft immer verursachen. Ich bin das Spiel mit Vorstellungen so gewöhnt, dass ich diese Angewohnheit auch in der Wirklichkeit nicht ablegen kann. Selbst wenn der Herzschlag drohend daran mahnt, dass es sich diesmal um Wirklichkeit handelt. Liebster Vater, ich winselte einmal in der Nacht um Wasser, gewiss nicht aus Durst, sondern wahrscheinlich teils um zu ärgern, teils um mich zu unterhalten. Nachdem einige starke Drohungen nichts geholfen hatten, nahmst du mich aus dem Bett, trugst mich auf die Pawlatsche und ließest mich dort allein vor der geschlossenen Tür ein Weilchen im Hemd stehen. Ich war damals nachher wohl schon folgsam, aber ich hatte einen inneren Schaden davon. Das Glück begreifen, dass der Boden, auf dem du stehst, nicht größer sein kann, als die zwei Füße ihn bedecken. Das für mich Selbstverständliche des ums Wasser Bittens und das außerordentlich Schreckliche des Hinausgetragenwerdens konnte ich meiner Natur nach niemals in die richtige Verbindung bringen. Noch nach Jahren litt ich unter der quälenden Vorstellung, dass der riesige Mann, mein Vater, die letzte Instanz fast ohne Grund kommen und mich in der Nacht aus dem Bett auf die Pawlatsche tragen konnte und dass ich also ein Nichts für ihn war. Kleine Seele, springst im Tanze, legst in warme Luft den Kopf. Also ein Nichts für ihn war. Hebst die Füße aus glänzendem Grase, das der Wind in harter Bewegung treibt. K-Prozess, erstes Kapitel, Verhaftung, Gespräch mit Frau Krubach. Gnädiges Fräulein, verehrtes Fräulein. Dann Fräulein Bürstner. Liebes Fräulein Felice. Namen machen mir alles klar. Gott weiß, wie das kommt. Liebes Fräulein Felice, vor 15 Tagen um 10 Uhr vormittags habe ich Ihren ersten Brief bekommen. Und einige Minuten später saß ich schon und schrieb an Sie 4 Seiten eines ungeheuren Formats. Ich beklage es nicht, denn ich hätte jene Zeit nicht mit größerer Freude verbringen können. Es ist mir ein fast unheimliches Gefühl, Sie am Abend müde und allein in Ihrem Büro zu wissen. Worin besteht Ihre Hauptarbeit? Sie schreiben oder diktieren? Und es muss doch eine hohe Stellung sein, wenn Sie mit so vielen Leuten zu reden haben, denn der niedrige Beamte sitzt doch stumm bei seinem Tisch. Dass eine Fabrik bei Ihrem Büro ist, hatte ich schon erraten, aber was wird da gemacht? Nur Pallographen? Ja, kauft denn das jemand? Ich erinnere mich, dass uns vor einiger Zeit ein Diktaphon vorgeführt wurde, aber das war unmäßig langweilig und unpraktisch. Meine Büroarbeit zu beschreiben, macht mir wenig Vergnügen. Sie ist an sich nicht wert, dass Sie von ihr erfahren, denn sie macht mich so fahrig und sinnlos, wie ich jetzt bin. Mein Leben besteht und bestand im Grunde von jeher aus Versuchen zu schreiben und meist aus misslungenen. Schrieb ich aber nicht, lag ich schon auf dem Boden, wert hinausgekehrt zu werden. Ich begreife dich nicht, du bist doch ein erwachsener Mensch. Jetzt habe ich mein Leben und das Denken an Sie erweitert. Und es gibt wohl kaum eine Viertelstunde während meines Wachseins, in der ich nicht an Sie gedacht hätte. Und viele Viertelstunden, in denen ich nichts anderes tue. Aber selbst dieses steht mit meinem Schreiben in Zusammenhang. Nur der Wellengang des Schreibens bestimmt mich. Die ungeheure Welt, die ich im Kopf habe. Aber wie mich befreien und Sie befreien, ohne zu zerreißen? Und tausendmal lieber zerreißen, als Sie mir zurückhalten oder begraben. Dazu bin ich ja hier. Das ist mir ganz klar. Sie halten mich für viel jünger, als ich bin. Ich werde am 3. Juli 30 Jahre alt. Allerdings sehe ich wie ein Junge aus und bin der magerste Mensch, den ich kenne. Sie hat wahrscheinlich irgendeine ausgesuchte Bluse angezogen. Liebster Vater. Darauf hast du dich natürlich entschlossen, sie zu heiraten. Wenn ich etwas zu tun anfing, was dir nicht gefiel. Gibt es da keine anderen Möglichkeiten? Liebster Vater. Wenn du dich davor fürchtest, werde ich selbst mit dir hingehen. Wenn ich etwas zu tun anfing, was dir nicht gefiel, und du drohtest mir mit dem Misserfolg, so war die Ehrfurcht vor deiner Meinung so groß, dass damit der Misserfolg unaufhaltsam war. Hab schon was Schöneres Zweites gesehen. Zweites Kapitel, erste Untersuchung. Das Schreien. Mir gesagt deine Sorgen. Das Rotwerden deines Gesichts. Kauf dir was dafür. Das eilige Losmachen der Hosenträger. Auch ein Ereignis. Ihr Bereitliegen auf der Stuhllehne. Auch ein Ereignis. Es ist wie wenn einer gehängt werden soll. Kauf dir was dafür. Man wurde gewissermaßen schon bestraft, ehe man noch wusste, dass man etwas Schreckliches getan hatte. Ich habe keinen so geruhten Kopf. Wird er aber wirklich gehängt, dann ist er tot und alles ist vorüber. Wenn er aber alle Vorbereitungen zum Gehängtwerden miterleben muss und erst, wenn ihm die Schlinge vor dem Gesicht hängt, von seiner Begnadigung erfährt, so kann er sein Leben lang daran zu leiden haben. Ich zerreiße dich wie einen Fisch. Fräulein Felice. Felice, Felice, wie kamst du zu dem Namen? Ihr Brief kommt auf mich herunter wie aus den Wolken, zu denen man 3 Wochen umsonst hinaufgeschaut hat. Felice. Wenn ich Ihnen auf Ihre Beschreibung Ihres Lebens in der Zwischenzeit mit Gleichem antworten sollte, so bestand mein Leben jedenfalls zur Hälfte aus dem Warten auf Ihren Brief. Meine Lebensweise ist nur auf das Schreiben hin eingerichtet. Die Zeit ist kurz, die Kräfte sind klein, das Büro ist ein Schrecken, die Wohnung ist laut und man muss sich mit Kunststücken durchzuwinden suchen. Ich sitze in meinem Zimmer im Hauptquartier des Lärms. Hauptquartier des Lärms der ganzen Wohnung. Alle Türen höre ich schlagen. Ihren Lärm bleiben mir nur die Schritte, die zwischen Ihnen laufen, denn erspart. Denn erspart. Noch das Zuklappen der Herdtüre in der Küche höre ich. Der Vater durchbricht die Tür und zieht im nachschleppenden Schlafrock durch. Die Wohnungstüre wird aufgeklinkt und lärmt wie aus Katarakten. Öffnet sich dann weiterhin mit dem Singen einer Frauenstimme. Singen einer Frauenstimme und schließt sich endlich mit einem dumpfen männlichen Stimme, der sich am rücksichtslosesten anhört. Jetzt beginnt der zartere, zerstreutere Hoffnung. Zerstreutere, hoffnungslosere Lärm von den Stimmen der 2 Kanarienvögel angeführt. Schon früher dachte ich, ob ich nicht die Türe bis zu einer kleinen Spalte öffnen, Schlangen gleich ins Nebenzimmer kriechen und so auf dem Schwestern und ihr Fräulein um Ruhe bitten sollte. Ein Herzklopfen geht mir durch den Leib und ich weiß von nichts als von Ihnen, wie ich dir angehöre. Es gibt wirklich keine andere Möglichkeit, es auszudrücken. Und die ist zu schwach. Es wirft mich durcheinander, dass ich nicht leben kann. Warum sitze ich narr hier zu Hause, statt mit geschlossenen Augen mich in den Zug nach Berlin zu werfen und sie erst zu öffnen, wenn ich bei dir bin? Wie lange kann man Schokolade aufheben, ohne dass sie verdirbt? Ich komme schon, sagte K., fasste sie, küsste sie auf den Mund und dann über das ganze Gesicht. Wie ein durstiges Tier mit der Zunge über das endlich gefundene Quellwasser hinjagt. Schließlich küsste er sie auf den Hals, wo die Gurgel ist. Und dort ließ er die Lippen lange liegen. Du Liebste. Das Du und Dein will sich immerfort sehen lassen. Dieses Du, für das ich dir auf den Knien danke, denn die Unruhe um dich hat es mir abgezwungen und nun gibst du es mir wieder zurück. Was ist das für ein Wort? So lückenlos schließt nichts 2 Menschen einander, gar wenn sie nichts als Worte haben, wie wir 2. Nimm mich zu dir. Halte mich. Lass dich nicht beirren. Die Tage werfen mich hin und her. Bringe dir zum Bewusstsein, dass du niemals reine Freude von mir haben wirst. Reines Leid dagegen, so viel man nur wünschen kann. Und trotzdem, schicke mich nicht fort. Könnte ich so ein- und ausgehen durch alle Türen als ein halbwegs aufrechter Mensch? Nur weiß ich nicht, ob ich das will. K. hob sie, da sie sich allzu stark an ihn drängte, auf seinen Schoß. So ist es gut, sagte sie. Und richtete sich auf seinem Schoß ein, indem sie den Rock glättete und die Bluse zurechtzog. Dann hing sie sich mit beiden Händen an seinen Hals, lehnte sich zurück und sah ihn lange an. Wie sie auf meinem Schoß sitzt. Wie sie auf meinem Schoß sitzt, dachte er, als sei es ihr einzig richtiger Platz. Ich habe einen kleinen Fehler, sehen Sie? Sie spannte den Mittel- und Ringfinger ihrer rechten Hand auseinander, zwischen denen das Verbindungshäutchen fast bis zum obersten Gelenk der kurzen Finger reichte. K. K. merkte im Dunkel nicht gleich, was sie ihm zeigen wollte. Sie führte seine Hand hin, damit er es abtaste. Was für ein Naturspiel. Was für ein Naturspiel, sagte K. und fügte, als er die ganze Hand überblickt hatte, hinzu. Was für eine hübsche Kralle. Was für eine hübsche Kralle. Mit einer Art Stolz sah sie zu, wie K. staunend immer wieder ihre zwei Finger auseinanderzog und zusammenlegte, bis er sie schließlich flüchtig küsste und losließ. Du hast unserer Mutter Andenken geschändet und den Vater ins Bett gesteckt, damit er sich nicht rühren kann. Was für eine hübsche Kralle. Rief sie aber sofort. Sie haben mich geküsst. Und mein Sohn geht im Jubel durch die Welt, überpurzelt sich vor Vergnügen. Geküsst? Und geht vor seinem Vater mit dem verschlossenen Gesicht eines Ehrenmannes davon. Ehrenmannes davon. K. sah fast bestürzt zu ihr auf. Davon. Jetzt, da sie ihm so nahe war, ging ein bitterer, aufreizender Geruch wie von Pfeffer von ihr aus. Sie nahm seinen Kopf an sich, beugte sich über ihn hinweg und biss und küsste seinen Hals, biss selbst in seine Haare. Glaubst du, ich hätte dich nicht geliebt? Ich, von dem du ausgehst? Da glitt ihr Knie aus. Mit einem kleinen Schrei fiel sie fast auf den Teppich. K. umfasste sie, um sie noch zu halten, und wurde zu ihr hinabgezogen. Ach nein, lass mich! Jetzt gehörst du mir, sagte sie. Nein, lass mich, rief ich unaufhörlich. Und immer wieder fasste sie mich an. Immer wieder schlugen von der Seite oder über meine Schultern hinweg die Krallenhände der Sirene in meine Brust. Jetzt gehörst du mir. Jetzt gehörst du mir. Jetzt gehörst du mir. Jetzt gehörst du mir. Ich will dir deinen Traum deuten, Felice. Jetzt gehörst du mir. Hättest du dich nicht auf den Boden gelegt, hättest du auch den Himmel mit den Sternen nicht sehen können und wärest nicht erlöst worden. Du hättest vielleicht die Angst des Aufrechtstehens gar nicht überlebt. Es geht mir auch nicht anders. Das ist ein gemeinsamer Traum, den du für uns beide geträumt hast. Woher die plötzliche Zuversicht? Bliebe sie doch. Weil sie die Röcke gehoben hat. Die widerliche Gans hast du dich an sie herangemacht. Und damit du an ihr ohne Störung dich befriedigen kannst. Wo ich bin, ist keine Klarheit. Mein einziges Glücksgefühl besteht darin, dass niemand weiß, wo ich bin. Wüsste ich eine Möglichkeit, es für immer fortzusetzen. Es wäre noch viel gerechter als sterben. Ich bin in allen Winkeln meines Wesens leer und sinnlos, selbst im Gefühl meines Unglücks. Drittes Kapitel im leeren Sitzungssaal der Student. Liebster Vater. Die Kanzleien. In deinem Lehnstuhl regiertest du die Welt. Deine Meinung war richtig. Jeder andere war verrückt, überspannt, Mischugge nicht normal. Du bekamst für mich das Rätselhafte, das alle Tyrannen haben, deren Recht auf ihre Person nicht auf dem Denken begründet ist. Die Welt wurde für mich in drei Teile geteilt. In einen, wo ich, der Sklave, lebte, unter den Gesetzen, die nur für mich erfunden waren und denen ich überdies, ich wusste nicht warum, niemals völlig entsprechen konnte. Dann in eine zweite Welt, die unendlich von meiner entfernt war, in der du lebtest, beschäftigt mit der Regierung, mit dem Ausgeben der Befehle und mit dem Ärger wegen deren Nichtbefolgung. Und schließlich eine dritte Welt, wo die übrigen Leute glücklich und frei von Befehlen und Gehorchen lebten. Ich gebe zu, dass wir miteinander kämpfen, sagte ich dir schon einmal, Felice, dass ich meinen Vater bewundere, dass er mein Feind ist und ich seiner. So wie es durch unsere Natur bestimmt ist, weißt du. Aber außerdem ist meine Bewunderung seiner Person vielleicht so groß wie meine Angst vor ihm. Aber es gibt zweierlei Kampf. Den ritterlichen Kampf, wo sich die Kräfte selbstständiger Gegner messen. Jeder bleibt für sich, verliert für sich, siegt für sich. Und den Kampf des Ungeziefers, welches nicht nur sticht, sondern gleich auch zu seiner Lebenserhaltung das Blut saugt. An ihm vorbei kann ich zur Not. Das ist ja der eigentliche Berufssoldat und das bist über du. Über ihn hinweg nicht. Lebensuntüchtig bist du. Immerfort die Vorstellung eines breiten Seilchermessers, das eiligst und mit mechanischer Regelmäßigkeit von der Seite in mich hineinfährt und ganz dünne Querschnitte losschneidet, die bei der schnellen Arbeit fast eingerollt davonfliegen. Lebensuntüchtig bist du. Die ergiebigste Stelle zum Hineinstechen scheint zwischen Hals und Kinn zu sein. Um es dir aber bequem einrichten zu können, beweist du, dass ich alle Lebenstüchtigkeit von dir genommen habe. Ich hebe das Kinn und steche das Messer in die gestrafften Muskeln. Was kümmert es dich? Ich habe ja die Verantwortung. Und erwartet dort ein großartiges Ausströmen des Blutes zu sehen und ein Flechtwerk von Sehnen und Knöcheln zu zerreißen. Du lässt dich von mir durchs Leben schleifen. Wie man es ähnlich in den gebratenen Schenkeln von Truthennen findet. Einmal schriebst du, Felice, du wolltest bei mir sitzen, während ich schreibe. Viertes Kapitel. Denk nur, da könnte ich nicht schreiben. Fünftes Kapitel. Schreiben heißt ja sich öffnen bis zum Übermaß. Deshalb kann man nicht genug allein sein, wenn man schreibt. Deshalb kann es nicht still genug um einen sein, wenn man schreibt. Die Nacht ist noch zu wenig Nacht. Die unglaublichen Schwierigkeiten, die ich beim Reden mit Menschen habe. Sie haben darin ihren Grund, dass mein Denken oder besser mein Bewusstseinsinhalt ganz nebelhaft ist. Dass aber ein menschliches Gespräch Zuspitzung, Festigung und dauernden Zusammenhang braucht. Dinge, die es in mir nicht gibt. In Nebelwolken wird niemand mit mir liegen wollen. Oft dachte ich schon daran, dass es die beste Lebensweise für mich wäre, mit Schreibzeug und mit einer Lampe im innersten Raum eines ausgedehnten, abgesperrten Kellers zu sein. Das Essen brächte man mir, stellte es immer weit von meinem Raum entfernt, hinter der äußersten Tür des Kellers nieder. Der Weg um das Essen im Schlafrock durch alle Kellergewölbe hindurch wäre mein einziger Spaziergang. Dann kehrte ich zu meinem Tisch zurück, würde langsam und mit Bedacht essen und wieder gleich zu schreiben anfangen. Wenn ich etwas sage, verliert es sofort und endgültig die Wichtigkeit. Wenn ich es aufschreibe, verliert es sie auch immer. Liebster Vater, gewinnt aber manchmal eine neue. Ich erinnere mich, ich ging einmal mit dir und der Mutter spazieren und machte euch Vorwürfe, dass ich unbelehrt gelassen worden bin. Dass ich erst die Mitschüler meiner hatten annehmen müssen. Als Junge war ich hinsichtlich sexueller Angelegenheiten so unschuldig und uninteressiert. Nur Kleinigkeiten fielen mir auf, etwa, dass gerade die Frauen, die mir auf der Gasse die schönsten und schönst angezogenen schienen, schlecht sein sollten. Du nahmst es entsprechend deinem Wesen sehr einfach. Du sagtest etwa, du könntest mir einen Rat geben, wie ich ohne Gefahr diese Dinge werde betreiben können. Fünftes Kapitel. Der Prügler. Wie alt war ich damals? Viel älter als 16 gewiss nicht. Für einen solchen Jungen war es aber doch eine sehr merkwürdige Antwort. Das, wozu du mir rietest, war doch deiner Meinung nach das Schmutzigste, was es gab. Und eben du stießt mich so, als wäre ich dazu bestimmt, mit ein paar offenen Worten in diesen Schmutz hinunter. Ich gehe absichtlich durch die Gassen, wo dir sind. Das Vorübergehen an ihnen reizt mich, diese ferne Möglichkeit, mit einer zu gehen. Ich will nur die dicken, älteren, mit veralteten, aber gewissermaßen durch verschiedene Behänge üppigen Kleidern. Eine Frau kennt mich schon. Ich sehe nach ihr zurück. Sie fasst auch den Blick, aber dann laufe ich ihr davon. Nichts, nichts, nichts. Schwäche, Selbstvernichtung, durch den Boden gedrungene Spitze einer Höllenflamme, Unfähigkeit in jeder Hinsicht und vollständig. Traum von heute Nacht. Ich hatte hauptsächlich mit der Dirne zu tun, deren Kopf hinabhing. Ich betastete ihre Beine und blieb dann dabei, ihre Oberschenkel regelmäßig zu drücken. Mein Vergnügen dabei war so groß, dass ich mich wunderte, dass man für diese Unterhaltung, welche doch gerade die schönste war, noch nichts bezahlen müsse. Ich war überzeugt, dass ich und ich allein die Welt betrüge. Dann erhob die Dirne bei ruhenden Beinen ihren Oberleib und wandte mir ihren Rücken zu, der zu meinem Schrecken mit großen, siegellackroten Kreisen mit erblassenden Rändern und dazwischen versprengten roten Spritzern bedeckt war. Jetzt bemerkte ich, dass ihr ganzer Körper davon voll war, dass ich meinen Daumen auf ihren Schenkeln in solchen Flecken hielt. Und dass auch auf meinen Fingern diese roten Partikelchen wie von einem zerschlagenen Siegel lagen. Sechstes Kapitel. Liebste Felice, zu langem Zögern ist nicht mehr Zeit, wenigstens fühle ich das so. Und deshalb frage ich also, willst du überlegen, ob du meine Frau werden willst? Willst du das? Hänge dich nur an deine Braut ein und komm mir entgegen. Ich fege sie dir von der Seite weg. Du weißt nicht wie. Ich bin ja nichts. Gar nichts. Ein wenig Menschen zu beurteilen und sich in sie hineinzuversetzen, das verstehe ich. Aber ich glaube nicht, jemals mit einem Menschen zusammengekommen zu sein, der auf die Dauer im Durchschnitt, und zwar hier im Leben, im Menschenverkehr, kümmerlicher wäre als ich. Ich habe kein Gedächtnis. Weder für Gelerntes noch für Gelesenes. Weder für Erlebtes noch für Gehörtes. Weder für Menschen noch für Vorgänge. Mir ist, als hätte ich nichts erlebt. Als hätte ich nichts gelernt. Ich weiß tatsächlich von den meisten Dingen weniger als Schulkinder. Und was ich weiß, weiß ich oberflächlich, dass ich schon der zweiten Frage nicht mehr entsprechen kann. Ich kann nicht denken. In meinem Denken stoße ich immerfort an Grenzen. Im Sprung kann ich noch einzelweise manches erfassen. Zusammenhängendes, entwicklungsmäßiges Denken ist mir ganz unmöglich. Ich glaube wirklich, ich bin für den menschlichen Verkehr verloren. Durch das Parterrefenster eines Hauses, an einem um den Hals gelegten Strick hineingezogen und ohne Rücksicht wie von einem, der nicht Acht gibt, blutend und zerfetzt durch alle Zimmerdecken, Möbel, Mauern und Dachböden hinaufgerissen werden, bis oben auf dem Dach die leere Schlinge erscheint, die meine Reste erst beim Durchbrechen der Dachziegel verloren hat. Nun bedenke, Felice, welche Veränderung durch eine Ehe mit uns vorginge. Du würdest dein bisheriges Leben verlieren, indem du fast gänzlich zufrieden warst. Anstelle dieses gar nicht abzuschätzenden Verlustes würdest du einen kranken, schwachen, ungeselligen, schweigsamen, traurigen, steifen, fast hoffnungslosen Menschen gewinnen, dessen vielleicht einzige Tugend darin besteht, dass er dich liebt. Liebster Vater. Sechstes Kapitel. Der Onkel Leni. Du hast auch eine besonders schöne, sehr selten zu sehende Art eines stillen, zufriedenen, gutheißenden Lächelns, das den, dem es gilt, ganz glücklich machen kann. Ich kann mich nicht erinnern, dass es in meiner Kindheit ausdrücklich mir zuteil geworden wäre, aber es dürfte wohl geschehen sein. Denn warum solltest du es mir damals verweigert haben, da ich dir noch unschuldig schien und deine große Hoffnung war? Übrigens haben auch solche freundlichen Eindrücke auf die Dauer nichts anderes erzielt, als mein Schuldbewusstsein vergrößert und die Welt mir noch unverständlicher gemacht. Du hast recht, Felice. Ich zwinge mich in der letzten Zeit öfters, dir zu schreiben. Es kommt mir auch fast kein Wort vom Ursprung her, sondern wird weit am Weg irgendwo zufällig unter übergroßen Umständen festgepackt. Wie könnte ich aber auch, selbst bei noch so fester Hand, alles im Schreiben an dich erreichen, was ich erreichen will? Dich gleichzeitig von dem Ernst der zwei Bitten überzeugen, behalte mich lieb und hasse mich. Vater, was sagst du also dazu, dass ich heiraten will? Hass gegenüber aktiver Selbstbeobachtung. Seelendeutungen wie. Gestern war ich so, und zwar deshalb. Heute bin ich so. Und deshalb. Es ist nicht wahr. Nicht deshalb. Und nicht deshalb. Und darum auch nicht so. Und so. Sich ruhig ertragen. Ohne voreilig zu sein. So leben. Wie man muss. Nicht sich hündisch umlaufen. Da hat sich mein Herr Sohn zum Heiraten entschlossen. Du willst also trotz allem das Kreuz auf dich nehmen, Felice. Etwas Unmögliches versuchen. Binde ich mich nicht seit Monaten vor dir wie etwas Giftiges? Bin ich nicht bald hier, bald dort? Wird dir noch nicht elend bei meinem Anblick? Siehst du noch immer nicht, dass ich in mich eingesperrt bleiben muss, wenn Unglück, dein Unglück, Felice, verhütet werden soll? Ich bin kein Mensch. Ich bin imstande, dich, die ich am meisten, die ich allein unter allen Menschen liebe, kalten Herzens zu quälen, kalten Herzens die Verzeihung der Qual anzunehmen. Ich nehme dich als meine liebe Braut. Und gleich darauf sage ich, dass ich eine unsinnige Angst vor unserer Zukunft habe und vor dem Unglück, das sich durch meine Natur und Schuld aus unserem Zusammenleben entwickeln kann und das zuerst unvollständig dich treffen muss. Denn ich bin im Grunde ein kalter und gefühlloser Mensch, trotz aller Schwäche, die das mehr verdeckt als mildert. Ein unschuldiges Kind warst du ja eigentlich. So wie ich bin, darf ich zur Not leben. Aber noch eigentlicher ein teuflischer Mensch. Ich wüte nach innen, quäle nur in Briefen. Und darum wisse. Sobald wir aber zusammenleben, werde ich ein gefährlicher Narr, den man verbrennen sollte. Ich verurteile dich jetzt zum Tode des Ertrinkens. Es wird Verlobung gefeiert. Das Festessen ist beendet, alle Fenster werden geöffnet. Es ist ein schöner, warmer Abend im Juni. 7. Kapitel, Advokat. Die Braut steht in einem Kreise von Freunden und guten Bekannten. Die übrigen sind in kleinen Gruppen beisammen. Hier und da wird viel gelacht. 8. Kapitel, Kaufmann Block. Der Bräutigam lehnt allein am Eingang zum Balkon und sieht hinaus. Nach einiger Zeit bemerkt ihn die Mutter der Braut, geht zu ihm hin und sagt, »Du stehst hier so allein. Habt ihr Streit gehabt?« »Nein«, antwortet der Bräutigam, »wir haben keinen Streit gehabt.« »Wie sich der Vater verhält, wenn ich F berühre?« »Nun also«, sagt die Frau, »dann geh zu deiner Braut. Dein Benehmen fällt ja schon auf.« »Bin gebunden wie ein Verbrecher.« Sie ist wunderbar im blauen Kleid, als sie hereinkommt. Aber der Kuss ist nicht rein. Nicht rein gegeben, nicht rein genommen. Nicht rein gegeben. Nicht rein gegeben. Denn er hat kein Recht zu diesem Kuss. Nicht rein genommen. Dass er sie liebt, gibt ihm das Recht noch nicht. Würde man mich mit wirklichen Ketten in einen Winkel setzen und mich zuschauen lassen, es wäre nicht Ärger. Weil er nicht versteht, wie sie, ein kluges, klarsehendes Mädchen, belehrt durch Qualen ohne Ende, wie sie noch immer glauben kann, hier in Prag wäre es möglich und gut. Und das ist meine Verlobung. Kündigung des Advokaten. Liebste, ich habe das bestimmte Gefühl, durch die Ehe, durch die Verbindung, durch die Auflösung des Nichtigen, das ich bin, zugrunde zu gehen und nicht allein, sondern mit meiner Frau. Und je mehr ich sie liebe, desto schneller und schrecklicher. Angst vor dem Alleinsein mit F vor der Hochzeit. Ich kenne sie ja gar nicht. Wenn sie mir im großen Zimmer entgegenkommt, um den Verlobungskuss anzunehmen, geht ein Schauder über mich. Die Verlobungsexpedition mit meinen Eltern wird für mich eine Folter Schritt für Schritt. Liebste, gewiss ist niemals ein Mädchen von einem, der sie liebt, so gemartert worden, wie ich dich martern muss. Liebster Vater, manchmal stelle ich mir die Erdkarte ausgespannt und dich quer über sie hin ausgestreckt vor. Und es ist mir dann, als kämen für mein Leben nur die Gegenden in Betracht, die du entweder nicht bedeckst oder die nicht in deiner Reichweite liegen. Und das sind entsprechend der Vorstellung, die ich von deiner Größe habe, nicht sehr viele und nicht sehr trostreiche Gegenden. Und besonders die Ehe ist nicht darunter. Du machst aus deiner Not eine Tugend. So. Erstens tut das jeder. Und zweitens tue gerade ich es nicht. Ich lasse meine Not Not bleiben. Ich lege die Sümpfe nicht trocken, sondern lebe in ihrem fiebrigen Dunst. Ich bin nicht zufrieden mit dir. Ich weiß. Ich weiß. Ich frage nicht, warum. Ach nein? Und? Und was? Ich bin machtlos. Ich kann nichts ändern. Achselzucken und Mund verziehen. Mehr kann ich nicht. Was wird aus uns werden, meine arme Liebste? Die Unterschiede zwischen deinen ersten Briefen und denen der letzten Woche bestehen ja gewiss. Denk zum Beispiel an jenen Brief, den du mir aus dem Zoologischen Garten geschrieben hast. Das war kein Brief. Das war das Gespenst eines Briefes. Ich kenne ihn fast auswendig. Wir sitzen alle zusammen hier im Restaurant am Zoo, nachdem wir den ganzen Nachmittag im Zoo gesessen haben. Ja, aber warum? Warum musstest du im Zoo sitzen? Du bist doch keine Sklavin. Du durftest dich zu Hause von der Reise ausruhen und mir 5 ruhige Zeilen schreiben. Ich schreibe jetzt hier unter dem Tisch und unterhalte mich nebenbei über Reisepläne für den Sommer. Also diese Zeilen, die erst nach 8 Tagen Pause, musst du noch in einer übrigens unvorstellbaren Situation schreiben, die übrigens noch für mich fast einen Vorwurf bedeutet, dass ich nach 8 Tagen endlich ein Wort von dir hören will. Dann aber wirfst du den Brief ohne Marke ein, sodass er 3 Tage später ankommt und glaubst nun wieder 3 Tage nicht mehr schreiben zu müssen. Nun wollte ich dir etwas Liebes sagen. In meinem tiefsten Grund ist nichts anderes für dich als Liebe. 9. Kapitel im Dom. Aber es kommt noch immer Bitterkeit heraus. Wichtig schien, dass sie ihn gefunden hatten. Es waren hauptsächlich 2 Herren, der Richter, ein junger, lebhafter Mann, und sein stiller Gehilfe, der Assmann, genannt wurde. Wie lange kann man Schokolade aufheben, ohne dass sie verdirbt? Er wurde aufgefordert, in die Bauernstube einzutreten. Als er die Schwelle überschritten hatte, sagte der Richter, der vorgesprungen war und ihn schon erwartete: Dieser Mann tut mir leid. Die Stube sah einer Gefängniszelle ähnlicher als einer Bauernstube. Große Steinfliesen, dunkel, ganz kahle Wand, irgendwo eingemauert ein eiserner Ring, in der Mitte etwas, das halb Pritsche, halb Operationstisch war. Halb Pritsche, halb Operationstisch. Felice, nicht ein Hang zum Schreiben. Kein Hang, sondern durchaus ich selbst. Ein Hang ist auszureißen oder niederzudrücken. Aber dieses bin ich selbst. Ich habe kein literarisches Interesse, sondern bestehe aus Literatur. Ich bin nichts anderes und kann nichts anderes sein. Du bist mit mir nicht zufrieden. Du hast an mir Verschiedenes auszusetzen, willst mich anders haben, als ich bin. Ich soll mehr in der Wirklichkeit leben, soll mich nach dem, was gegeben ist, richten und so fort. Merkst du denn nicht, dass du nicht mehr mich willst, sondern an mir vorüber willst? Der Mensch besteht doch nicht aus Einzelheiten, sodass man jede für sich herausnehmen und durch etwas anderes ersetzen könnte. Ich lasse nichts von meiner Forderung nach einem fantastischen, nur für meine Arbeit gerechneten Leben. Sie will stumpf gegen alle stummen Bitten das Mittelmaß. Die behagliche Wohnung, reichliches Essen, Schlaf von 11 Uhr abends an, geheiztes Zimmer. Stellt meine Uhr, die seit einem Vierteljahr um 1,5 Stunden vorausgeht, auf die wirkliche Minute ein. Sie sagt, wie brav wir hier beisammen sind. Ich schweige, als hätte während des Ausrufs mein Gehör ausgesetzt. Felice, ich brauche keine endgültige Wohnung. Sie macht mir Angst. Liebste, ich kann mir gerade von dir den Vorwurf der Eigensucht nicht immer wieder so leicht, so nebenbei, so selbstverständlich und mit der dahinterstehenden Drohung der Unaufhörlichkeit machen lassen. Er trifft mich ja schwer, denn er ist richtig. Jedenfalls mein Schuldbewusstsein ist immer stark genug. Es braucht keine Nahrung von außen, aber meine Organisation ist nicht stark genug, um häufig solche Nahrung hinunterzuwürgen. Sein Ermatten ist das eines Gladiators nach dem Kampf. Seine Arbeit war das Weißtünchen eines Winkels in einer Beamtenstube. Wenn man doch ein Indianer wäre, gleich bereit und auf dem rennenden Pferde schief in der Luft. Immer wieder kurz erzitterte über dem zitternden Boden, bis man die Sporen ließ, denn es gab keine Spuren. Bis man die Zügel wegwarf, denn es gab keine Zügel. Und kaum das Land vor sich als glatt gemähte Heide sah, schon ohne Pferdehals und Pferdekopf. Liebste Felice, im Unglück glücklich sein, was ja gleichzeitig bedeutet, im Glück unglücklich sein, war vielleicht der Spruch, mit dem kein das Zeichen aufgedrückt worden ist. Es bedeutet den Verlust des Gleichschrittes mit der Welt. Es bedeutet, dass der, welcher das Zeichen trägt, die Welt zerschlagen hat und unfähig, sie wieder lebend aufzurichten, durch ihre Trümmer gejagt wird. Unglücklich ist er allerdings nicht, denn Unglück ist eine Angelegenheit des Lebens und dieses hat er beseitigt, aber er sieht es mit überhellen Augen, was in dieser Sphäre etwas Ähnliches wie Unglück bedeutet. Eva hier fährt, um mich zu sehen, 30 Stunden. Ich hätte es verhindern müssen. So wie ich es mir vorstelle, trägt sie wesentlich durch meine Schultern Äußerstes an Unglück. Ich selbst weiß mich nicht zu fassen. Bin gänzlich gefühllos, ebenso hilflos. Denke an die Störung einiger meiner Bequemlichkeiten und spiele als einziges Zugeständnis etwas Komödie. In Kleinigkeiten hat sie Unrecht. Im Ganzen aber ist sie eine unschuldig zu schwerer Folter Verurteilte. Ich habe das Unrecht getan, wegen dessen sie gefoltert wird. 10. Kapitel. Und bediene außerdem das Folterinstrument. Ende. Am letzten Vormittag habe ich mehr geweint als in allen Nachkinderjahren. Als Trennungsgrund gilt nach außen hin die Krankheit. Ist die Lungenwunde nur ein Sinnbild? Sinnbild der Wunde, deren Entzündung F und deren tiefe Rechtfertigung heißt. Ist dies so, dann sind auch die ärztlichen Ratschläge Licht, Luft, Sonne, Ruhe Sinnbild. Am Vorabend seines 31. Geburtstages kamen zwei Herren in Kars Wohnung. In Gehröcken, bleich und fett, mit scheinbar unverrückbaren Zylinderhüten. Ohne dass ihm der Besuch angekündigt gewesen wäre, saß K. gleichfalls schwarz angezogen, in einem Sessel in der Nähe der Türe und zog langsam neue, scharf sich über die Finger spannende Handschuhe an. »Sie sind also für mich bestimmt«, fragte er. »Alte, untergeordnete Schauspieler schickt man um mich«, sagte sich K. »An welchem Theater spielen Sie?« »Theater?« fragte der eine Herr mit zuckendem Mundwinkel den anderen um Rat. Schon auf der Treppe wollten sich die Herren einhängen, aber K. sagte, »Erst auf der Gasse. Ich bin nicht krank.« »Ich bin geistig krank. Die Lungenkrankheit ist nur ein aus den Ufern treten der geistigen Krankheit.« Gleich aber vor dem Tor hängten sie sich in ihn in einer Weise ein, wie K. noch niemals mit einem Menschen gegangen war. »Vielleicht sind es Tenöre«, dachte er im Anblick ihres schweren Doppelkinns. Er ekelte sich vor der Reinlichkeit ihrer Gesichter. »Liebster Vater, warum also habe ich nicht geheiratet? Das Wesentliche war, dass ich geistig offenbar unfähig bin zu heiraten. Es ist wie wenn einer gefangen wäre und er hätte nicht nur die Absicht zu fliehen, sondern er hätte auch noch, und zwar gleichzeitig, die Absicht, das Gefängnis in ein Lustschloss für sich umzubauen. Wenn er aber flieht, kann er nicht umbauen. Und wenn er umbaut, kann er nicht fliehen. Da stieg vor ihnen aus einer tiefer gelegenen Gasse. Da stieg vor ihnen aus einer tiefer gelegenen Gasse, auf einer kleinen Treppe Fräulein Bürstner zum Platz empor. Es war nicht ganz sicher, ob sie es war. Es war nicht ganz sicher, ob sie es war. Die Ähnlichkeit war freilich groß. Er setzte sich jetzt in Gang. Und von der Freude, die er dadurch, und von der Freude, die er dadurch den Herrn machte, ging noch etwas auf ihn selbst über. Sie duldeten es jetzt, dass er die Wegrichtung bestimmte. Und er bestimmte sie nach dem Weg, den das Fräulein vor ihnen nahm. Nicht etwa, weil er sie möglichst lange sehen wollte, sondern nur deshalb, um die Mahnung, die sie für ihn bedeutete, nicht zu vergessen. Felice, ich bin ein lügnerischer Mensch. Ich kann das Gleichgewicht nicht anders halten. Mein Kahn ist brüchig. So kamen sie rasch aus der Stadt hinaus. Ich halte nämlich diese Krankheit im Geheimen nicht für eine Tuberkulose. Oder wenigstens zunächst nicht für eine Tuberkulose, sondern für meinen allgemeinen Bankrott. Ein kleiner Steinbruch, verlassen und öde, lag in der Nähe eines noch ganz städtischen Hauses. Hier machten die Herren Halt. Das Blut stammt nicht aus der Lunge, sondern aus dem oder aus einem entscheidenden Stich eines Kämpfers. Dann öffnete der eine Herr seinen Gehrock und nahm aus einer Scheide, die an einem um die Weste gespannten Gürtel hing, ein langes, dünnes, beiderseitig geschärftes Fleischermesser, hielt es hoch und prüfte die Schneide im Licht. Falls ich in nächster Zeit sterben oder gänzlich lebensunfähig werden sollte, diese Möglichkeit ist groß, da ich in den letzten zwei Nächten starken Bluthusten hatte, so darf ich sagen, dass ich mich selbst zerrissen habe. Kars Blicke fielen auf das letzte Stockwerk des an den Steinbruch angrenzenden Hauses. Wie ein Licht aufzuckt, so fuhren die Fensterflügel eines Fensters dort auseinander. Ein Mensch, schwach und dünn in der Ferne und Höhe, beugte sich mit einem Ruck weit vor und streckte die Arme noch weiter aus. Wer war es? Ein Freund? Ein guter Mensch? Einer, der teilnahm? Einer, der helfen wollte? War es ein Einzelner? Waren es alle? War noch Hilfe? Aber an Kars Gurgel legten sich die Hände des einen Herrn, während der andere das Messer ihm tief ins Herz stieß und zweimal dort drehte. Wenn mein Vater früher in wilden, aber leeren Drohungen zu sagen pflegte, ich zerreiße dich wie einen Fisch, tatsächlich berührte er mich nicht mit einem Finger. So verwirklicht sich jetzt die Drohung von ihm unabhängig. Die Welt, F, ist ihr Repräsentant und mein Ich zerreißen in unlösbarem Widerstreit meinen Körper. Mit brechenden Augen sah noch K, wie die Herren, nahe vor seinem Gesicht, Wange an Wange aneinander gelehnt, die Entscheidung beobachteten. Wie ein Hund. Wie ein Hund, sagte er. Es war, als sollte die Scham ihn überleben. Es war, als sollte die Scham ihn überleben. Unvollendete Kapitel zu Elsa, Fahrt zur Mutter, Staatsanwalt, das Haus, Kampf mit dem Direktor, Stellvertreter, ein Fragment. Wenn ich mich auf mein Endziel hin prüfe, so ergibt sich, dass ich eigentlich nicht danach strebe, ein guter Mensch zu werden und einem höchsten Gericht zu entsprechen, sondern sehr gegensätzlich die ganze Menschen- und Tiergemeinschaft zu überblicken, ihre grundlegenden Vorlieben, Wünsche, sittlichen Ideale zu erkennen, sie auf einfache Vorschriften zurückzuführen und mich in dieser Richtung möglichst bald dahin zu entwickeln, dass ich durchaus allen wohlgefällig würde. Ich liebte ein Mädchen, das mich auch liebte, mich auch liebte, liebte, liebte. Ich musste es aber verlassen.